Speisekarten vom Hotel Sacher vom 16. Juni. Sachertorten, Poveltatschgerln, Wiener Schnitzeln mit grünen Salat, Kaiserschmarrn, Skubanki, Gesöchtskraut und Knödeln, vorher auch Grammischmalzbrot, Zwetschgenknödeln, Grießschmarrn, Gesöchte Gurken, Bahnfleisch und dazu ein Bramburi, ein Stützen mit Püree, ein Beischel mit Knödeln, Dugodenbuchteln, ein Gulasch, dazu ein Kriegel, Einbrennsuppen, Germknödeln, Grießknödelsuppen, Marienknödeln, Auflauf, Reisauflauf, Krautfleisch, nachher ein Biskodentorten, Müllerrahmstrudel, Einbrennsuppen mit Paradeiser, Schwammerlsauce, du deppertes Knödel, gefüllte Kalbsbrust mit einem Busenhalter, gefüllte Rurm, Bunschkropfen, zwei Semmeln, na ein Kleber, Knackwürstel, Burnheil mit Senf, ich bin ja kein Grenät, gesöchter Haring, zahntiers Händel, graben, an Schmoren, blöde Gans, a so ein Nockerl, so ein Deppertz, Topfenstrudel, a so ein Topfen des Ganze, i wär a Laberl.